Und wenn ich euch jetzt sage, da kommt einer und singt, dann kommt da einer und singt. Und wenn ich euch sage, der nächste Interpret trägt einen Hut, dann trägt er auch einen Hut. Wir haben ihn lange gebeten, er ist von sehr, sehr weit hergekommen und heute ist er hier. Junge, komm bald wieder nach Haus, der verlorene Sohn, der Frank, der Garda.